Ladies Talk, der Podcast über Hobbys. Heute ist das Thema Podcast dran. Dazu habe ich mir Gäste geholt. Leni und den Klaus. Hallo ihr beiden. Hallo. Guten Abend. Dann fange ich doch mal an. Dann stellt euch doch mal bitte vor. Fangen wir mit dem jungen Hasen an. Hallo, ich bin Leni, ich bin die Podcasterin zu Enzyklia auf der Suche nach dem Sinn der Dose. Ich bin quasi der Newbie in der Podcast-Szene und beschäftige mich quasi mit dem Leben der Geocacher. Und du, Klaus? Ja, mein Name ist Klaus Backhaus. Ich mache podcast-technisch das Podcast-Versuchslabor. Ja, das ist ein Personal-Podcast, da erzähle ich so, was so bei mir so passiert. Und vor allem geht es darum, Dinge auszuprobieren, was man mit einem Podcast alles machen kann. Und ich bin Mitglied des Raucherbalkons. Du bist ja schon etwas länger dabei. Seit wann? Also selber Podcast machen ist eigentlich erst seit September 2015. Ich habe vorher ein ganz normales Blog gehabt und habe da ab und zu halt mal so Audiofiles draufgestellt. Aber dass ich jetzt so tatsächlich einen eigenen, tatsächlichen Podcast mache, ja, das ist so seit September 2015. Also alte Hasen gibt es garantiert viele, viele mehr als mich. Das macht ja nichts, aber ich habe dich rausgefischt. Ich fand deine Stimme sehr angenehm. Oh, danke für die Blumen. Hast du denn ein paar Tipps für uns ganz Neulinge? Weil ich bin ja erst gerade angefangen. Es ist ja jetzt die erste Folge. Ja, Tipps. In welchem Bereich Tipps? Das ist natürlich die große Frage. Podcast ist ja nicht nur ein schönes Thema zu haben, worüber. Podcast ist natürlich auch viel Technik, ist ein bisschen IT dabei. Wo wollen wir anfangen? Zum Beispiel, was sollte man alles haben? Es gibt ja die Möglichkeit Twitter, Facebook, Webseiten. Was ist wichtig und was braucht man vielleicht nicht gleich am Anfang? Ja, also so als Starterpaket würd ich vorschlagen, du brauchst einen Blog, den kannst du machen, wo du magst. Also durchgesetzt hat sich WordPress letzten Endes. Und auch da ist die Frage, ob du einen eigenen WordPress-Instanz irgendwo aufsetzt oder ob du was nimmst, was du frei im Netz klicken kannst. Das können wir vielleicht später nochmal kurz drauf kommen. Und was ich wichtig finde für Podcast ist, dass du einen Twitter-Account am Start hast, weil aus meiner Sicht ist Twitter, sag ich mal, das Social Media, wo Podcasts sich gut verbreiten und wo sich gut Werbung machen lässt einfach dafür. Und mehr brauchst du nicht, so EDV-seitig. Dann brauchst du eigentlich nur noch ein Headset und irgendeine Audio-Software, wo du ein bisschen was schneiden kannst und dann bist du eigentlich schon am Start damit. Das hört sich doch sehr gut an. Festgestellt habe ich selber, dass es nicht nur das ist. Man braucht dann teilweise ein technisches Know-how oder Hilfe von anderen Podcastern. Ich konnte ja Hilfe von der Pod-WG bekommen und von Leni und von dir auch schon ein bisschen. Leni, gab es Hürden, die du meistern musstest? Ja, der ganze Podcast war von vorne bis hinten eine Hürde, weil ich gar nicht so richtig wusste, wie gehe ich damit um, wie führe ich ein Interview. Das ist ja jetzt von der Technik mal ganz zu schweigen, dieses ganze Drumherum, wie mache ich das überhaupt? Das war für mich das viel größere Problem und ich habe mir dann andere Podcasts angehört, um zu gucken, wie machen es die anderen. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch schon einige ja gehört und mir war die Nullnummer nicht so wichtig. Mittlerweile habe ich gehört, die Nullnummer wäre doch etwas wichtiger. Die habe ich leider nicht ganz so ernst genommen. Aber vielleicht ist das ja für andere, die anfangen wollen. Also ich habe die Nullnummer auch nicht ernst genommen. Meine Nullnummer ist tatsächlich nur das Intro, die dazu gedient hat, quasi ein RSS-Feed zu erstellen, damit ich auch bei iTunes vertretbar bin. Bei mir war das also auch nicht so wichtig. Ich habe mich dann einmal vorgestellt und erst dann den eigentlichen Podcast begonnen quasi mit dem ersten Interview. Aber ich glaube, was ganz lustig ist, ist so die Frage, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar bin ich Weihnachten auf den Raucherbalkon gestoßen und wollte eigentlich nur ein Headset haben. Und ich habe immer nur über den Laptop aufgenommen und die Qualität war halt furchtbar. So ein bisschen Quatschen auf dem Raucherbalkon hat es aber dicke gereicht. Und dann habe ich mir von den Jungs ein Headset empfehlen lassen und wollte auch jetzt nicht so das Schlechteste haben. Und da habe ich eins empfohlen bekommen für 39,99. Das ist so ein Mittelklasse, gutes Ding, womit man aber auch gute Qualität erzeugen kann. Für jemanden, der jetzt nicht podcastet. Und dann bin ich bei eBay auf eine Aktion gestoßen, die ja ein Thomann-Mikrofon hat auslaufen lassen, inklusive Mischpult. Und da habe ich dann 10 Euro mehr bezahlt und hatte auf einmal eine Profi-Ausrüstung. Und so bin ich dann quasi da so ein bisschen reingestolpert. Cool, ein Mischpult wäre auch nochmal was. Ein Mischpult ist eine feine Sache, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig, wenn du anfangen willst zu podcasten. Das ist quasi schon das Sahnehäubchen so auf dem Schokokuchen, ne? Ja, vor allen Dingen ich als Anfänger, ich wusste auch gar nicht, ich habe das zwar, aber ich denke mal, ich nutze es überhaupt nicht so für Sachen, wie es fähig ist. Aber ja, ich bin halt unverhofft, ne, an eine Ausrüstung gekommen. Ja gut, das macht ja nichts. Das ist ja okay, wenn du das Zeug da stehen hast und du wirst sehen, nach und nach wirst du die Features, die so ein Ding hat, brauchen und lieben lernen. Ist das das Gerät, was auch diese Geräusche macht oder andere Stimmen imitiert? Was du meinst, ist ein Soundboard. Ah, okay. Ja, das kommt drauf an, welches Mischpult du hast. Wenn du ein Mischpult hast, wo auch noch so ein Effektgerät direkt mit drin ist, dann kannst du natürlich auch direkt live, was weiß ich zum Beispiel, könnte man jetzt hier, wo wir gerade aufnehmen, ja, das nennt sich zum Beispiel Pitch Shift oder so, da kannst du halt die Stimmlage verstellen nach oben oder nach unten oder du kannst Hall reinmischen und all so Geschichten. Aber ja, habe ich eben schon gesagt, das ist eigentlich nicht notwendig für einen Podcast zu machen. Das sind aus meiner Sicht Gimmicks. Kleine technische Spielereien für Fortgeschrittene also. Jo, so in die Richtung, genau. Leni hat die Frage ja schon beantwortet. Wie bist du zum Podcasten gekommen? Ja, ich war eigentlich lange Zeit Hörer. Und ja, dann so nach und nach habe ich dann mal angefangen, Sachen aufzunehmen. Eigentlich ein bisschen getriggert dadurch, ich habe 3 Kinder. Und ich kann mich erinnern, mein Dad, der hat das früher gemacht, der hatte noch eine Bandmaschine damals von Telefunk, also so ein richtig mit so großen Spulen und der hat, ja, hat uns aufgenommen als Kinder damals, ne? Was so eine schöne Erinnerung ist irgendwo und da habe ich gedacht, das kannst du eigentlich auch machen. Jetzt habe ich den Vorteil gehabt, ich habe dadurch, dass ich nebenberuflich auch noch Musik mache, jede Menge Technik-Equipment hier rumliegen, unter anderem auch so ein Zoom-Aufnahmegerät und da habe ich gedacht, machst du doch mal und dann stellst du das auf deinen Blog. Und ja, dann können zum Beispiel die Großeltern sich mal anhören, wie es den Kindern so geht. So ist die ganze Sache eigentlich gestartet. Eine schöne Geschichte oder ein schöner Start für einen Podcast. Ja, und dann wurde das halt irgendwie so immer mehr zum Hobby. Dann, ja, durchs Hören halt diverse andere Leute, die diesen Personal Podcast machen, nennen wir mal kurz mal, was weiß ich, den Planet Kai oder hier den Bobson Bob oder auch den Hattie mit seinen Hörspitzen. Ja, und die Idee, das kannst du eigentlich auch machen, ne? Machst du so eine Art Audiotagebuch? In erster Linie mache ich das ein Stück weit auch für mich, weil da kann auch ich mal Sachen nachhören und ja, dann hat sich so ergeben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich sowas anhören wollen. Umso besser, ne? Ja, natürlich. Wäre ja natürlich nicht so toll, wenn man das nicht hören möchte. Ich hätte auch nicht gedacht, wie viele es gibt und wie viele sowas wirklich hören mögen. Mir wurde ja auch gesagt, mach doch mal einen Podcast, nachdem man mich bei Leni gehört hat im Interview. Ja, da muss ich sagen, da bin ich relativ schmerzfrei, weil ich track das auch nicht, ne? Also ich habe keine Statistik und nichts. Ich habe also Stand heute null Ahnung, wer das, was ich im Versuchslabor mache, höre wirklich, wer das hört wirklich. Ich finde, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, selbst wenn es niemand hört und nur 2 Leute. Hauptsache, es macht Spaß. Und wenn da 2 Leute sitzen und ein Interview führen und man hat Spaß dran und dann kommt was bei raus, dann ist es schon die halbe Miete. Und wenn sich dann auch noch jemand anders dran erfreut, ich weiß, dann hat der Podcast auf jeden Fall seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ganz genau, so sehe ich es auch. Und dann kriegst du halt mal ein Feedback irgendwo auf Twitter oder was oder mal in den Kommentaren und dann merkst du, ach, guck mal da, hört sich doch jemand an. Ist ja schön, aber ansonsten, also ich würde auch weiterhin Audio-Files produzieren, letzten Endes quasi dann nur für mich und für die Familie, die zuhört. Also es ist quasi ein Hobby, was einen auch gut tut, weil man sich was von der Seele reden kann und vielleicht andere erfreut, aber Hauptsache sich selber auch erfreut. Ja, ganz genau. Leni, in deinem Podcast geht es ja um den Menschen hinter den Geocachern. Warum hast du gerade dieses Thema gewählt? Das waren die Begegnungen mit Menschen auf diesen Geocacher-Events. Das sind so Treffen, wo man gar nicht so sehr seinem Hobby frönt, sondern unter Gleichgesinnten vielleicht mal eine Pizza isst oder einfach mal zusammentrifft. Und ich bin da mit totalen Vorurteilen rangegangen, weil ich gedacht habe, na, Geocacher, das müssen ja alles so Leute sein wie ich. Die sind jung, die sind dynamisch und die sind sportlich. Und kam auch so, das ist mein erstes Event und da saßen von der Bandbreite kleiner Kinder bis, ich glaube, 86 war das Älteste, was ich gesehen habe. Dicke und dünne Menschen, wo man sagen könnte, Mensch, wie machen die so große Klettertouren und Runden? Aber die haben sich einfach mehr Zeit genommen. Es waren arme Leute und reiche Leute. Da saß der Hartz-IV-Empfänger neben dem Akademiker. Und ich fand es total faszinierend, dass man so unterschiedlich war und sich auf einmal was zu erzählen hatte. Weil man hatte ein gemeinsames Hobby. Und das waren Menschen, an denen wäre ich wahrscheinlich auf der Straße vorbeigegangen. Und plötzlich saß ich mit denen an einem Tisch und hatte mit jedem was zu besprechen. Und diese Begegnung war es, dass ich gesagt habe, Mensch, dieser Mensch hinter diesem Hobby, das wir ja alle teilen, also die Geocacher, sollte vielleicht noch mal ein bisschen ja belichtet werden, einfach gezeigt werden, dass es diese Facetten so vielreich sind, weil mich persönlich das so fasziniert hat. Und wenn jetzt dem einen oder anderen das genauso gefällt, ja, umso besser. Ist das Hobby Podcasten für dich auch ein Kosten- und Zeitfaktor? Also, das darf man absolut nicht unterschätzen. Gerade in einem Interviewform sind es sehr viele E-Mails, die geschrieben werden. Ich kriege natürlich auch Feedback und Kommentare zu den Folgen, die ich natürlich gerne beantworte. Aber gerade diese Interviews bedarfen doch sehr viel Vorbereitung. Das heißt, mich schreibt in der Regel jemand an und sagt, du, ich bin so und so, ich möchte darüber erzählen oder ich kenne jemanden, der sollte darüber mal erzählen. Und dann mache ich mir Gedanken, ich bereite mich natürlich aufs Thema auch vor, weil richtige Fragen stellen kann ich nur, wenn ich auch weiß, worum es geht. Und dann entwerfe ich so ein Skript, dass ich so sage, so stelle ich mir das vor, die und die Fragen würde ich dir grob stellen. Also ich frage das dann nicht wortwörtlich ab, aber dass man so einen roten Faden hat. Und diesen roten Faden, den schicke ich dann meinem Interviewpartner und der darf dann da drin rumstreichen, wie er möchte. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, vielleicht möchte der bestimmte Sachen auch nicht gefragt werden. Das kann ja durchaus sein. Oder ich bringe vielleicht ein paar Fragen falsch rüber oder ich habe einfach schlicht und ergreifend einen wichtigen, essentiellen Punkt vergessen. Und dann dürfen die streichen und ergänzen, wie sie möchten, schicken das an mir zurück und ja, dann treffen wir uns in der Regel. Ich mache meine Interviews auch sehr, sehr gerne persönlich. Teamspeak ist eine wunderbare Variante, um auch mal über Deutschlands Grenzen hinauszugehen oder auch manchmal sind es auch die zeitlichen Gründe. Teamspeak macht es sehr, sehr einfach, auch mal so miteinander zu sprechen. Ja, und dann kommt das Interview. Und selbst wenn das dann vorbei ist, dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Denn es müssen Shownotes geschrieben werden, das Interview muss geschnitten werden. Meistens sind die Interviewpartner so neugierig, dass man es denen vorher schon mal schickt. Denn die müssen das dann auch absegnen, weil dadurch, dass ich schneide, möchte ich natürlich auch nicht, dass Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und ich lasse das immer noch mal absegnen, damit die Interviewpartner auch sicher sind, dass das, was sie rüberbringen wollten, auch nicht verändert worden ist und auch, dass durchs Schneiden vielleicht nicht, ja, es anders rüberkommt, als es gemeint war. Aber bislang, muss ich sagen, war ich da immer auf der sicheren Seite und musste auch bis auf ein paar Pausen eigentlich nicht viel wegschneiden. Kannst du noch kurz erklären, was Shownotes sind? Shownotes sind quasi die Notizen zur Folge auf meiner Homepage. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein bestimmtes Event spreche oder über eine Spendenaktion, dann verlinke ich diese, dass die Hörer jetzt nicht jedes Mal das ganze Interview hören müssen, um dann mitzuschreiben. Aber auch natürlich verlinke ich zum Beispiel nochmal meinen Interviewpartner, weil ich finde es immer besonders schön, wenn auch gerade der Interviewpartner Feedback bekommt. Deswegen möchte ich nochmal einen Aufruf machen, schreibt Kommentare, weil nicht nur für mich, weil ich kriege ganz, ganz viele private Nachrichten, darüber freue ich mich auch, aber die leite ich ja nicht an meinen Interviewpartner weiter und die fragen halt schon immer nach, und wie ist es angekommen? Die sind halt meistens sehr, sehr neugierig, weil in der Regel sind meine Partner keine Podcaster und die machen das auch alle zum ersten Mal und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe auch gerne die Kommentarfunktion bei dir genutzt und gelesen, um selber mal zu sehen, wie dir das gefunden haben. War ja durchweg positiv bisher. Gut, ich meine, das ist immer Geschmackssache, ne? Also mal wird man ein Thema haben, was jemanden interessiert und mal halt nicht. Ich glaube, das ist von Folge zu Folge ganz, ganz unterschiedlich. Und es wird bestimmt auch Leute geben, die es nicht so gut finden, aber die sind zumindest so höflich und schreiben es nicht drunter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber für konstruktive Kritik bin ich auch immer sehr zu haben. Ich auch. Bei meiner Nullnummer gab es noch keine Kommentare. Kritik habe ich schon von meinem Mann bekommen. Ja, der Jingle ist zu kurz, habe ich schon gehört. Mal schauen, wie ich das in Zukunft umgestalte, ändere. Klaus, ist das Hobby bei dir auch ein Kosten-Zeit-Faktor? Ich habe ja auch schon reingehört. Meistens redest du, glaube ich, alleine. Ja, also ich glaube, Zeitfaktor ist in dem Fall schwer davon abhängig, was du für ein Format anbietest, ne? Also wenn jetzt wie die Leni Interviews macht, dann musst du Termine machen, dann musst du dich vorbereiten. Wenn du dich nur hinsetzt und mal kurz erzählst, wie die Woche war, dann bist du relativ frei in der Zeiteinteilung, ne? Also hast ja quasi keinen Sendetermin. Offiziell liefern musst du auch nicht. Es steht ja keiner hinter dir, der jetzt sagt, einmal die Woche oder alle 2 Tage. Und dann ist das eigentlich schon sehr entspannt. Ich glaube, das ändert sich dann, wenn du so ein wöchentliches Format machst, wie jetzt zum Beispiel gerade hier parallel die Cache-Frequenz, die läuft. Die haben natürlich schon einen gewissen Zeitdruck, weiß ich nicht, aber die haben halt eine Timeline, wo sie dann Gewehr bei Fuß stehen müssen. Oder wenn man den Raidinger nimmt oder so, jeden Dienstag 19 Uhr, ja, plus 15, 20 Minuten, dann hast du einen Zeitfaktor drin. Aber wenn du nur ein bisschen was erzählen willst und das ins Internet stellst, nö. Also ich habe überhaupt keinen Zeitdruck mit meinem Versuchslabor. Ja, und Kosten halten sich eigentlich auch in Grenzen. Na klar, man hat die Seite, ne, die URL vielleicht, aber meine ganze Ausrüstung, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich den Laptop natürlich schon hatte, hat wie gesagt bei eBay 55 € gekostet. Das meiste ist ja auch eine einmalige Sache, was man sich nur einmal kauft und das ja ewig halten sollte, denke ich mal. Ja, ist eine Frage der Herangehensweise. Also ich habe für das Versuchslabor, aber das ist weitgehend auch bekannt, null laufende Kosten. Weil das alles Sachen sind, die du im Netz für umsonst klicken kannst. Was dann was kostet, ist, wenn ich für mich entscheide, ja, du kaufst dir mal ein Mikrofon oder ein Mischpult oder mal, was weiß ich, ein Buch oder irgendwie, um da was zu tun oder kaufst halt mal irgendwelches Dämmmaterial, um unten das Studio mal ein bisschen weiter auszubauen. Aber das sind Sachen, die ich entscheide, die aber nicht dafür entscheidend sind, ob der Podcast online geht. So, jetzt sag, kannst du drin lassen. Gerne. Es ist immer dieses Podcast und Postkarte, irgendwie, man kommt durcheinander damit. Das sind schöne Versprecher, die machen einen doch nur sympathisch. Ja klar, das ist, weil ich noch aus dem analogen Zeitalter komme. Ja, und Kosten wolltest du noch wissen, habe ich gesagt. Also für, nur mal so als Beispiel, jetzt für die Aufnahme hier habe ich hier ein Headset am Start, das kostet 14,99 € bei Amazon. Mehr brauchst du nicht. Naja, oder man leiht sich vielleicht für den Anfang mal Equipment, wie ich gerade von meinem Sohn sein schönes Mikrofon, was er zu Weihnachten bekommen hat, entführt habe. Ja, oder so, genau. Na, das war aber ein sehr egoistisches Geschenk. Du, da wusste ich noch nicht, dass ich selber einen Podcast machen möchte. Aber ich glaube, ich muss zugeben, im Hinterkopf hatte ich schon, das könnte man ja mal nutzen für Geocoin-Stammtisch-Podcast oder Raucherbalkon, wo ich ja auch ab und zu mal zu hören bin. Ja, dann kannst du doch eigentlich mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, hier einen Podcast zu machen, Marlies. Ja, da bist du ja schuld. Sehr schön den Ball zurückgespielt. Erwischt. Ja, auf den Geschmack gekommen bin ich bei dem Interview. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin ja auch gerne in anderen Podcasts als Gast ab und zu mal unterwegs. Da kommt man aber bei den Männern oftmals nicht durch und bei dir konnte man halt die ganze Zeit selber reden und das fand ich schön. Für diejenigen, die meinen Podcast nicht hören, Marlies ist halt auch Geocacherin und ich hatte sie deswegen eingeladen, weil sie eine ganz große Bastelleidenschaft hat und ich mich mit ihr darüber unterhalten habe und so hatten wir quasi zwei Anfänger in einem Podcast und hinterher war die Folge aber ganz wunderbar. Genau und sehr informativ. Apropos Basteln, wenn das jemand hört, der gerne bastelt, gerne melden. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Sagt man das? Ja, na klar. Oder ich würde mich gerne mit, ja doch, mit dir unterhalten, nicht dich. Der hat sich wahrscheinlich irgendeinen Stecker gezogen, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Wir zwei sind ja noch da. Jo, dann werde ich mal meine Frage los. Sollte man immer erwähnen, womit man aufgenommen bzw. geschnitten hat? Oder das auf der Webseite schreiben? Ist das wichtig? Oder machen das andere einfach nur, weil die es gewöhnt sind? Also erwähnt habe ich das in meinen Podcasts noch nie. Auf der Seite habe ich das auch in erster Linie, weil ich mir mit den rechtlichen Sachen nie so sicher bin und eher mehr erwähne, als man muss. Andererseits muss ich auch sagen, dass die Sachen, mit denen ich zum Beispiel schneide, Outer City und so, das sind alles kostenlose Programme, die ich nutzen kann. Und warum soll ich dann nicht auch ein bisschen Werbung machen auf der Seite? Weil ich benutze diese Programme, ich finde sie super und kann ich auch jedem nur weiterempfehlen. Genau, wegen der rechtlichen Sache war ich ja auch unsicher, ob man das sagen sollte oder nicht. Ich werde auch mit Outer City schneiden. Meine Internetseite ist ja auch von WordPress, wie einige andere schon das gemacht haben. Ja, ich glaube, wichtiger ist da eher so die Musik und die Bilder, die man auf der Homepage hochlädt. Ich glaube, das ist da das wesentlich größere Problem. Deswegen findet man auch nicht unbedingt so schnell einen Jingle, weil es gibt natürlich tolle Musik, die man gerne mag. Aber da ist die GEMA dann wild hinterher oder andere. Das ist so eine rechtliche Sache. Da darf man nicht jede Musik einfach nehmen. Mensch, aber deine Söhne haben doch da ein Keyboard zu Hause. Kannst du die nicht mal überreden? Einen persönlicheren Jingle als von den beiden Jungs gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob die gute Musik spielen können. Ich würde ja gerne alle meine Entchen spielen, aber ich glaube, das ist auch nicht erlaubt. Da müssen wir mal den Klaus fragen, der ist hier Experte. Nee, das wäre tatsächlich nicht erlaubt, glaube ich. In Deutschland leider nicht. Ja gut, Jingle kannst du dir aber notfalls zusammenklicken mit freier Musik. Ich sag mal, Jamando ist so eine freie Plattform, wo so CC-Musik drauf ist. Und dann gibt es die schöne Seite, wie heißt sie, freesounds.org. Da gibt es Geräusche, jede Menge. Ich weiß nicht, die haben eine Datenbank von, schieß mich tot, irgendwas sechsstellig. Mit, was weiß ich, von der knatschenden Tür bis zur Öffnen der Bierflasche oder irgendwelche spooky Geistergeräusche oder hast du nicht gesehen. Das musst du dann halt nur irgendwo in deinem Blog vermerken, dass du das benutzt hast. Ne, so Namensnennung und so Sachen gibt es da. Und dann kannst du dir schön was zusammenbasteln. Und die sind alle kostenlos? Weil ich habe im Netz natürlich gestöbert nach freier Musik für Podcasts. Da gibt es etliche Seiten und bei einigen, wenn man drauf geht, steht da trotzdem irgendwas mit Geld drauf. Also freesounds.org ist kostenlos, definitiv. Da kann ich dir später mal gerne den Link noch zuschicken. Du musst dich nur registrieren halt. Also da musst du so einen Account klicken, aber dann lädst du die runter als Wave oder irgendwas. Und dann kannst du damit arbeiten. Was weiß ich, dann mischst du dir das halt. Ich weiß nicht, was nimmst du für eine Audio-Software im Moment? Audacity habe ich im Moment zum Schneiden, Mischen. Ja, passt doch, genau. Dann kannst du mit dem Audacity schön ein bisschen da rumbasteln. Dann sprichst du noch was drauf und dann ist das Ding fertig eigentlich. Obwohl, ich habe ja gelernt, das heißt ja Audacity. Nee, wie heißt das noch genau? Ja, habe ich auch gelernt. Es heißt Audacity. Ja, so wie Personality oder irgend so, ne? Also es ist ein, und es heißt nicht Outer City, obwohl ich nach wie vor Outer City viel geiler finde. Es ist irgendwie so Richtung Gotham City oder irgend sowas in die Richtung. Und es ist wesentlich einfacher auszusprechen für mich. Ja, für mich auch. Mir ist wurscht, was die anderen sagen. Bei mir heißt das Ding Outer City, das wird auch so bleiben. Gut, dann bleibt das bei mir auch. Das ist einfach wesentlich einfacher. Genauso wie Lenis Namen, den kann ich auch nicht wirklich richtig aussprechen. Enzyklia ist doch gar nicht so schwer. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwie eine Buchstabenschwäche. Bei manchen Wörtern, also nicht überall, aber bei manchen. Liebe Marlies, mich würde noch interessieren, wir wissen jetzt, wie du zum Podcasten gekommen bist, aber wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Warum sprichst du über deine Hobbys? Weil ich halt ganz viele Hobbys habe und auch gerne über alle möglichen Hobbys gerne mal sprechen möchte. In den meisten Podcasts ist es ja immer so fest ein Thema und da kann man dann auch nicht so wirklich über andere Themen reden, sonst gibt es immer gleich einen auf den Deckel. Auf dem Raucherbalkon, wenn man mit Coins anfängt, wird man ja auch weggejagt quasi. Oh, nicht zwingend. Nein, die Hemmschwelle ist da schon, die sind da sehr tolerant, das muss ich also zugeben. Naja, aber man will die ja auch nicht nerven, dann gibt ja auch einen extra Raum jetzt schon dafür. Ist ja verständlich, dass nicht jeder alle Themen hören mag. Und wieso hast du dich zu einem Interviewform entschieden? Hättest du ja auch, weiß ich nicht, einen Bericht machen können oder was vorbasteln können zum Beispiel? Also die Form steht noch gar nicht richtig fest. Also die erste Folge ist jetzt auf jeden Fall mit Interviews. Folge 2 bin ich noch unsicher, ob ich das eine One-Woman-Show draus mache und wirklich bastel, weil da habe ich ja halt immer noch keinen Interviewpartner, keinen Freiwilligen, oder ob ich was anderes mache. Wobei nähen wäre mir zu laut, wenn ich wirklich live das machen würde. Da wird, glaube ich, keiner außer Ratter, Ratter, Ratter was verstehen. Na, ich denke, jetzt veröffentlichst du die Folge mal und dann rennen die Jungs und Mädels dir schon die Bude ein anschließend. Pass auf. Wäre schön, wäre ich nicht abgeneigt. Ja, doch, das war bei mir auch so. Also ich glaube, als ich die Idee hatte, ich mache Interviews, habe ich natürlich auch erstmal 5, 6 Leute gefragt und gesagt, Mensch, würdet ihr denn eins mit mir machen? Weil ich auch Angst hatte, Mensch, nachher sitze ich da, ne, sage allen Leuten, ich mache einen Podcast, ne, und dann kommt da nichts. Und als dann die ersten Folgen draußen waren, dann kam es auch, dass die Leute dann auf mich zugekommen sind. Aber so am Anfang braucht man schon ab und zu mal eine Folge, wo jemand, der gefragt wird, auch mal reinhören kann, dass er sich vorstellen kann, was für ein Format ist das, ne? Das macht es wesentlich einfacher. Ja, einmal anhören, worum es geht, wie es läuft, ist schon nicht schlecht. Also eine Vorschau für den nächsten Podcast kann ich noch nicht geben, weil das Thema noch nicht zu 100% steht. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr wieder weiter reinhört. Was ich auch ganz toll finde auf Marlies Homepage, du kannst noch mal sagen, wie genau die ist, liebe Marlies? Ja, die ist ladiestalk.live oder ladiestalkblog.wordpress. Ich glaube, die. Komm. WordPress.com. Ach, stimmt, komm. Immer. Ja. Ja, was ich auf deiner Seite auf jeden Fall total gut finde und das bestimmt auch klauen werde, weil ich das eine super Idee finde, ist die Tatsache, dass du schon dir ein paar Themen überlegt hast zu deinen Hobbys und aufgerufen hast, dass man dort mal schauen kann, über was du in Zukunft podcasten möchtest. Das heißt, wenn ein Hörer das jetzt hört, der kann auf deiner Seite auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht spricht ihn ja auch irgendein anderes Thema einfach mal an. Oder einfach ein neues Hobby. Oder einfach ein neues Hobby nennen, was noch nicht aufgeführt ist. Ich glaube, Fallschirmspringen habe ich nicht drin, Kanu fahren. Es gibt so unendlich viele Hobbys. Für ein Hobby gibt es ja jetzt auch einen neuen Podcast. Ich bin mir nicht sicher, ist es Camping-Caravan oder Caravan-Camping-Podcast? Das ist der Camping-Caravan-Podcast vom Sönke und vom Marco. Die kommen aus dem hohen Norden. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Die sind auch auf Twitter unter @camping_podcast mit einem großen P. Da kann man denen gleich mal folgen. Genau, und ansonsten kannst du in die Shownotes nochmal einen Link schicken für diejenigen, die es interessiert, dass sie das schneller finden. Mache ich. Das sind nämlich auch ganz, ganz neue Podcaster. Die haben jetzt ihre erste Folge rausgebracht. Die kenne ich auch persönlich. Na, siehste. Ja, ist halt einfach ein schönes Hobby mit dem Podcasten, weil du halt auch ein Stück weit zeitsouverän bist, ne? Hast du nichts zu tun, was machst du? Ach komm, dann sprich doch mal irgendwelche Sachen in deinen Rechner und dann lädst du die hoch und schaust mal, was damit passiert. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich mag auch sehr, sehr gerne zuhören und freue mich über jeden, der neu anfängt. Also auch über dich, Marlies, ich bin auf jeden Fall Hörer auch. Dankeschön, das freut mich. Eine Frage brennt mir gerade noch auf die Seele, die habe ich gar nicht im Skript geschrieben. Wie oft sollte man Podcast machen, damit er nicht in Vergessenheit gerät? Weil ich bin am Überlegen, einmal im Monat ist, glaube ich, zu wenig. Viermal ist mir aber zu viel. Ich würde, du musst doch gar keine Regelmäßigkeit reinbringen. Mach doch dann eine Folge, wenn du ein Thema hast, wenn du Lust, wenn du Interviewpartner hast. Bei mir war das so, ich habe in der ersten Folge gesagt, ja, komm, alle 2 Wochen, das klingt realistisch. Weil ich eigentlich auch Angst hatte, nachher kommt da gar keiner. Und letztlich ist es so, dass ich dann so viele Interviewpartner habe, dass ich im Moment jede Woche eine Folge raushaue, einfach damit ich danach komme. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du einen Interviewpartner hast, das kommt doch mal was dazwischen. Man hat mal, man ist mal krank, man hat Verpflichtungen, das WLAN funktioniert nicht. Und du, da habe ich gar keinen Stress, wenn halt mal eine Woche nichts kommt. Hust, hust. Das war ein Insider. Mein WLAN wollte heute leider nicht. Genau, ich glaube, 1/4 Stunde vor unserem Treffen war einfach mein WLAN futsch. So, Kindersicherung, zack und weg. Wie sieht's bei dir aus, Klaus? Wie oft hast du? Wie oft ich WLAN hab? Nein. Nein. kommt drauf an, ob die Kinder Netflix schauen oder nicht. Nee. du, ich mach mir da überhaupt keinen Stress mit, weil, ja, ich bin ja ein Versuchslabor. Ich mache so wie geht, so wie ich Zeit habe. Und ja, wenn ich mal eingeladen werde, irgendwo mitzumachen, dann gut, dann habe ich tatsächlich mal einen Termin. Aber ansonsten, wenn ich Lust habe, was rauszuhauen, dann haue ich das raus. Ne? Das kann mal sein, dass das mal 3, 4 hintereinander gibt und dann ist auch mal wieder Pause. Aber die Podcast-Szene ist ja groß letztendlich und es gibt viel schöne, tolle Sachen zum Hören und wenn noch einer mehr dabei ist, der auch nochmal einen reinwirft, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist wie wenn halt noch jemand kommt und noch eine schöne Kugel an den Weihnachtsbaum hängt, ne? Bis es ein wunderschönes Bild ergibt, ja. Also es ist völlig normal, wenn Podcasts unregelmäßig erscheinen. Ja, finde ich schon. Deswegen machen wir ja Podcasts. Ich meine, sonst müsstest du Radio machen. Da hast du dann Sendetermine, Sendepläne, da hast du eine Redaktion, die dir einen Redaktionsleiter, der dir hinten ins Kreuz tritt. Das willst du ja nicht. Das ist ja Hobby. Ich meine, ja, es fällt mir kein Beispiel ein. Fußballverein ist jetzt blöd, da hast du auch Verpflichtungen, weil da irgendwelche Spielpläne gibt. Aber selbst da kannst du sagen, ich habe keine Zeit, ich kann nicht, ich muss arbeiten oder ich muss mit der Familie weg oder irgendwas. Es ist Hobby. Also so wie du machst und so wie es kommt, wird's angehört und ich denke mal dementsprechend auch abgefeiert, könnte ich mir vorstellen. Gibt es No-Gos in dem Hobby, Podcasten? Etwas, was man nicht machen dürfte, sollte? Leni, eine Meinung dazu? Also das bestimmt jeder selber. Letztlich ist alles möglich und wer meint, er müsste einen, weiß ich nicht, Lester-Podcast machen und über andere Leute schlecht machen, der soll das bitte tun. Möglich ist alles. Ich für mich persönlich möchte das genau nicht. Ich habe mir so ein paar Themen gesetzt, worüber ich jetzt nicht sprechen möchte. Also ich möchte jetzt in einem Podcast zum Beispiel, wenn jetzt ein Interviewpartner sagt, Mensch, ich möchte, weiß ich nicht, Geocaching mit Flüchtlingen machen, finde ich das eine schöne Sache. Aber jetzt die politische Krise zu diskutieren, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, da wäre dann bei mir Schluss. Ja, genau. Sehe ich genauso, weil das ist, der Podcast, das ist dein persönliches Ding und du entscheidest, was geht und was nicht geht. Eigentlich gibt es keine No-Gos. Also letzten Endes, das ist, ein Podcast ist wie so ein weißes Blatt Papier, was du draufschreibst, ist deine Sache. Es gibt für mich gibt's No-Gos, also wenn ich jetzt einen Interview-Podcast hätte, kann ich mich ja mal outen und ich würde sehen, da driftet mir hier zu weit politisch nach rechts, dann ist das Ding gleich dicht, ne? Gleich erledigt. Und ja, so ein paar Sachen, das ist halt für jeden, der Hörer entscheidet. Ich meine, ich kenne Podcasts, wo hier alle naselang herzhaft mindestens 2-3 Mal während 15 Minuten ins Mikrofon geröbst wird. Ja, sorry Jungs, brauche ich nicht, höre ich nicht, aber muss ich ja auch nicht, weil kostet mich ja nichts, ob ich das nur anhöre oder nicht und ob ich das höre oder nicht, das interessiert denjenigen sowieso nicht. Ja, ich denke, das ist echt so eine Geschichte. Mach was dir am Herzen liegt und posaun das raus, ne? Meine Oma hat immer gesagt, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Also raus damit und wenn's schön ist, wird's gehört. Hört sich gut an. Gibt's denn keine Etikette? So zum Beispiel halt Röpsen, Pupsen, das gehört sich ja nicht unbedingt so wie Das ist ja kein Logo, aber gehört das zur Etikette? Weiß ich nicht, ob es eine offizielle einen offiziellen Guide gibt, wie das geht. Du kannst in deinem Podcast machen, was du willst. Das ist deine Sache. Aber ich denke mal, der gesunde Menschenverstand und das normale, in Anführungsstrichen, gute Benehmen sollte auch in einem Podcast stattfinden. Ich meine, das kann mal passieren, wenn... plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Wir haben so eine Geschichte, wo wir uns hier treffen. Da ist der Hatti, der Kai und der Bob. Da trinken wir halt Bier und labern einfach mal drauf los, ne? Für 3-4 Stunden. Mei, wenn da mal ein Bäuerchen rausrutscht, mei, ist halt so, ne? Aber absichtlich und gewollt, das so als Stilmittel zu nutzen, weiß ich nicht, ob das so der Brüller ist. Fände ich auf jeden Fall nicht so schön. Du, das kommt immer voll aufs Thema an. Wenn du einen Biertrinker-Podcast hast, dann gehört das irgendwie ein bisschen zum Tonus. Wenn du allerdings, weiß ich nicht, griechische Philosophie diskutieren möchtest, dann wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, das Niveau und auch die Art und Weise richtet sich nach deinem Thema. Und ich glaube, es ist einfach Hauptsache, du bist authentisch, du bist du. Und wenn du jemand bist, der den ganzen Tag rülpst und würdest es dann auf einmal nicht mehr tun, dann wärst es nicht mehr du. Ich glaube, ein Podcast lebt davon, authentisch und man selbst zu sein. Und dann kommt das auch gut rüber. Ja, genau. Und wenn das Hörer findet, gut. Und wer nicht mag, gibt eine ganz tolle Funktion, skippen. Zum nächsten Podcast auf dem Podcatcher. Ja, ich springe ab und zu mal von den ganzen Podcasts. Ich höre ja am meisten beim Essen machen Podcast. Und wenn da ein Thema bei ist, was ich unbedingt richtig mitkriegen möchte, dann nehme ich lieber erstmal einen Podcast, wo ich einfach nur das Geschwafel so als Hintergrundgeräusch habe. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel. Ich sage auch nicht, welche Podcasts das sind. Ja, macht doch jeder so, oder? Bei mir ist so, ich kann, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, keine Hobby-Koch-Podcast oder irgend sowas hören, weil ich habe auf der Arbeit keine Chance, irgendwas nachzukochen. Das muss dann warten bis zu Hause. Ich habe tatsächlich mal zum Üben eine Folge aufgenommen, wie ich koche. Da bin ich noch im Überlegen, ob man die vielleicht auch irgendwann mal einbaut oder ob ich die verwerfe. Warum denn nicht? Kochen ist doch auch ein Hobby. Würde doch ins Thema passen. Ja, aber ich habe, glaube ich, vergessen, ich wollte noch ein Bild davon machen, eins zu machen. Ja, das geht auch ohne Bild. Also Kochen ist wirklich auch ein schönes Hobby, das stimmt. Also das wäre zum Beispiel was, da mache ich jetzt hier mal in deinem Podcast einen Aufruf. Ihr lieben Hobbyköche in der Podcast-Szene, meldet euch doch bei der Malis. Hä? Erzählt mal was. Oh ja, am liebsten auch was Süßes zum Nachtisch. Da bin ich ja ein Schlemmermäulchen. Haben wir eigentlich schon drüber geredet, warum eure Podcasts so heißen, wie sie heißen? Nö. Leni, warum heißt dein Podcast so, wie er heißt? Weil ich keine Ahnung habe, wie ich ihn nennen sollte und einfach meinen eigenen Kescher-Namen genommen habe. Ja, aber die Suche nach der Dose hast du dir schon eigentlich genau überlegt, oder? Ja, das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil ich suche ja nicht unbedingt nach dem Sinn der Dose, sondern der Hintergedanke ist ja die Intention, wie ich zum Cachen gekommen bin, nämlich jeder hat einen anderen Sinn in der Dose. Und in dem Moment, wo ich die Leute vorstelle, zeige ich halt die vielen Facetten. Ja, vor allem anderen Sinn in der Sache, warum man Geocaching macht, ja, ne? So wie ich das höre. Ja. Ich bin ja Hörer, kann und ich ja sagen. Und das, obwohl du kein Geocacher bist, das ist ja, ich bin ja Geocacher der Herzen, ich habe sogar einen PIN. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. PIN sammeln ist auch ein Hobby. Also wer gerne Pins sammeln, Token, Coins, könnt euch gerne melden. Ladies Talk, ich bin auf den Namen halt gekommen, weil man einen Namen braucht und ich bin eine Frau, eine Lady und würde gerne halt auch mit anderen Ladies und auch mit Herren reden. Deswegen ist es Ladies Talk, ganz einfach und kurz erklärt. Ja, ich glaube, das Versuchslabor habe ich schon öfter erklärt. Ja, es ist einfach... zu zeigen, ihr könnt mit wenig Aufwand, mit wenig Mitteln, könnt ihr Podcast machen. Und deswegen schreibe ich auch immer schön brav unten rein, wie ich was aufgenommen habe. Also auch ich mache immer so in eckigen Klammern immer unten rein, welches Equipment ich benutzt habe. Mal ist es ein bisschen Studiozeug, mal ist es auch einfach nur das Zoom irgendwie. bei einem, was weiß ich, Shoppingtour mit der Tochter oder irgendwas. Ja, ich versuche halt, ne? Es ist ein Labor. Mal Interview, mal hier und da. Ja, deswegen heißt das Ding Versuchslabor. Meinst du mit Interview den Podcast der Woche? Nee, der Podcast der Woche ist nur eine Rubrik. Interview habe ich gehabt, zum Beispiel mit dem Ralf Mayer vom Nebensprechen-Podcast, weil der hat ja gerade im Teamspeak rumgedümpelt und ich hatte ihn eh auf meiner Liste für Podcast der Woche. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Ralf, wenn du eh schon da bist, dann kannst du uns das auch mal allen selber erzählen, was du eigentlich vorhast. Also das war, wo der gerade angefangen hatte. Da hat er, glaube ich, 2 oder 3 Folgen gerade draußen gehabt. Und dann machst du halt mal ein Interview eben schnell. Einfach zum Ausprobieren. Ah, okay. Ich dachte, das gehört in der Rubrik mit herein, dass du ab und zu mal Podcast der Woche so machst und ab und zu mal mit auch den Podcaster dabei. Nee, Podcast der Woche oder des Monats, je nachdem, also gibt es immer mal. Und es ist halt nicht immer ein Interview dabei. Ich meine, ich will den Leuten ja auch nicht irgendwo auf die Nerven fallen, wenn ich da alle Nase lang irgendwo nachfrage, hast du mal Lust oder nicht. Ne? Immer, wer da Spaß dran hat, das Versuchslabor macht sowas. Also einfach melden, ich stelle gerne Podcasts vor. Kein Thema. Auch im Interview. Dann melde ich mich mal an, stell mich mal vor. Ja, okay, dann kopieren wir das Audio-File hier. Ich muss mich ja outen. Ich habe ja auch als Anfänger Folge 50 von dir gehört und Schritt für Schritt gefolgt. Nur an einer Stelle hatte ich ein kleines Problemchen. Da habe ich leider nicht gelesen. Da hast du den Rest auf deiner Seite erklärt. Ja, was war das? Das war ja mit diesem Download unten drinne, damit das dann auch wirklich verlinkt ist. Ah ja, okay. Ja, das stimmt. Das muss man irgendwie machen wegen, aber das ist eigentlich nur für iTunes offensichtlich. Irgendwie, das ist nicht für normal. Funktioniert auch so. Aber ja, Folge 50. Ja, wer einsteigen will und Podcast machen will, sollte deinen Podcast hören. Folge 50. Wurde mir empfohlen, habe ich auch gleich gemacht und dann auch wirklich Schritt für Schritt ausprobiert, was du da erklärt hast. Hat prima geholfen. Ja, schön, freue ich mich. Ja, und für alle, die auch Lust haben, einen Podcast zu machen oder einfach mal reinzuschnuppern, würde ich den Raucherbalkon ganz gerne nochmal ans Herz legen. Mir hat es sehr weitergeholfen, weil erstens ist immer jemand da, der einem mal helfen kann. Ich habe ja gleich die Aufnahme mit dir, Marlies, das war ja mein zweites Interview, gleich erstmal das falsche Mikro angewählt und habe dann alles schneiden müssen, weil meine Stimme so geblechert hat. Und jetzt sind Audacity und ich große Freunde, weil nach diesem Fauxpas bin ich fit in dem Programm. Jetzt geht alles. Und ich war aber ganz, ganz froh und es möchte in dieser Stelle nochmal ein ganz dickes Dankeschön an den Raucherbalkon sagen, an jeden Einzelnen, der mir geholfen hat beim Intro der Seite, dem ganzen Drum und Dran und auch an alle die, die vielleicht nicht so viel geholfen haben, aber sich wenigstens alles angehört hatten und immer ein offenes Ohr hatten. Da schließe ich mich gleich mit an. Ich dachte ja, es hört sich alles so einfach an, man kriegt das alles alleine hin, aber nein, bei einigen Sachen brauchte ich wirklich noch Unterstützung und Hilfe und die kam auch immer sehr schnell, sehr prompt. Vielen Dank auch dafür. Ja, da würde ich sagen, danke, liebe Pott-WG, ne? Liebe Community. Passt weiter so. Ja, ihr seid einfach super. Gibt's noch was, was ihr loswerden möchtet für Neulinge oder andere? Oder wollt ihr noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Oma in der DDR. Nee. Nee, loswerden nicht. Einfach machen. Das ist so mein Ding immer. Und wer was zu sagen hat und wer eine Idee hat, ja, und Lust an Podcast, das Wort ist heute schwierig für mich. Macht es, haut rein und wenn ihr Probleme habt, ich denke mal, die Malis kann vielleicht meinen Twitter-Account mit verlinken in den Shownotes. Schreibt mich an, ich helfe gerne, ne? Podcasten ist nicht schwer, aber auch nicht immer kinderleicht. Ich musste schon ein paar Mal schneiden. Da nimmt man mit großer Leidenschaft einen langen Text auf und dann merkt man am Ende, man hat vergessen, auf den Knopf zu drücken und es ist kein Ton aufgenommen worden. Ja, ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Mir ist es aber an einem Tag dreimal hintereinander passiert, weil ich irgendwie bei allen dreien Testaufnahmen nicht drauf geachtet habe. So, Leni. Kann man jetzt auch wieder hören. Sehr schön. Ja, das sind die typischen Sachen, die passieren können, ne? Leni, möchtest du noch etwas erzählen oder jemanden grüßen? Ja, gegrüßt habe ich ja schon, als ich mich bedankt habe, den Raucherbalkon und alle anderen, die mich hören. Und an die Community würde ich einfach nur sagen, macht das, was euch Spaß macht und redet über das, was euch interessiert. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Warum es dieser Jingle geworden ist und warum ich eulen mag, das kommt in den nächsten Folgen. Viel Spaß beim Reinhören. Gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit euch zu reden. Wie sagen wir denn jetzt am besten Tschüss? Tschüss! Du sagst Tschüss. Also, Servus zusammen. Schönen Gruß aus dem Versuchslabor. Ja, macht's gut. Tschüss und vielen Dank.